5? Guten Tag, Frau Doktor. Ich brauche eine Krankschreibung. Guten Tag, Herr Kaminski. Was fehlt Ihnen denn? Mir geht es nicht gut. Ich habe eine Erkältung und Fieber. Ihr Hals ist ganz rot. Haben Sie starke Halsschmerzen? Ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Nein. Gut, ich schreibe Ihnen ein Rezept.